بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم الله سس على بام الصلاة الله سيكون فيل النبي محمد und auf all denjenigen, die in seine Fußstapfen treten bis am Tag der Auferstehung. Liebe Geschwister, also heute machen wir inshallah das Kapitel über Al-Mash auf die Khuf und auf andere Dinge. Und unsere Religion, Alhamdulillah, ist die Religion, die ist dem Muslim, oder ist eine, ist, beinhaltet ein Gesetz, das es den Muslimen sehr einfach macht. Und das Gesetz des, die Scharia des Islam, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam überbracht hat, ist einfacher als die Gesetze, die vor uns offenbart worden sind. Und das ist eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und unsere Scharia, Alhamdulillah, setzt für jede Situation die richtigen Gesetze. Die Gesetze, die zu der Situation passen. So dass es am besten für den Menschen ist und dass es für sie keine Bedrängnis gibt. Und zu den Dingen, die dazu führen, dass es keine Bedrängnis gibt, sind die Dinge, sind zum Beispiel Sachen, die Allah subhanahu wa ta'ala gesetzlich gemacht hat in Bezug auf Al-Wudu, die Gebetswaschung. Zum Beispiel, wenn derjenige, der Wudu durchführen möchte, auf einem seiner Körperteile etwas hat, wie zum Beispiel ein Verband oder ähnliches oder irgendetwas, ein Stoff, den er dringend braucht oder den er braucht und der ihn schützt, sei es auf den Füßen, wie zum Beispiel die beiden Khuf, oder sei es auf dem Kopf, wie Al-Imama, oder etwas, was seine Wunden bedeckt, wie Gips oder Verbände oder Pflaster oder ähnliches, dann hat der Gesetzgeber es den Muslim einfach gemacht und hat ihm erlaubt, dass er einfach diese Stellen nicht waschen muss, sondern es reicht, wenn er sie benetzt und darüber streicht. Und er braucht diese Sachen nicht wegzunehmen und braucht diese Stellen nicht zu waschen. Und das ist eine Erleichterung von Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Khuf, was ich gesagt habe, Khuf bedeutet etwas wie Pantoffeln oder Socken oder ähnliches. Wie dem auch sei, das ist etwas, was man auf den Fuß anzieht und das aus Leder erstellt ist. Oder Masch kann man auch machen auf Dingen, die aus einem anderen Stoff sind, anders als Leder, wie zum Beispiel bei Socken oder Strümpfe, die zum Beispiel aus Wolle sind oder aus anderen Stoffen. Wenn man solche Sachen auf seinen Füßen hat, dann darf man nach bestimmten Regeln, ist es überliefert über Mutawatir Hadithe, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sowohl als Sesshafter als auch als Reisender Masch gemacht hat. Masch, also hat darüber gestrichen, mit der feuchten Hand darüber gestrichen. Und er hat es auch angeordnet und dies erlaubt. Und Al-Hasan, rahimahullah, sagte, حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. Das heißt, mir haben 70 von den Freunden des Propheten صلى الله عليه وسلم erzählt, oder vom Gesandten Allah صلى الله عليه وسلم erzählt, dass er Masch gemacht hat über seine Ledersocken. Und Al-Nawawi, rahimahullah, sagte, es ist über so viele Sahaba überliefert worden, dass man sie nicht mehr zählen kann, dass man eben Masch über die beiden Khuf macht. Und Imam Ahmad rahimahullah sagte, لَيْسَ فِي نَفْسِي مِنَ الْمَسْحِ شَيْءٍ فِيهِ أَرْبَعُونَ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Das heißt, ich habe in Bezug auf Masch überhaupt keinen Zweifel, denn es gibt darüber 40 Hadithe, die über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert. Und Ibn Mubarak und andere sagten, es gibt unter den Sahaba keine Meinungsverschiedenheit darüber, dass man über Al-Khuf streichen darf, sie benetzen darf. Manche Ulama sagen, Khuf ist etwas, das man also über die Füße anzieht. Es ist nicht dünn, sodass wenn man benetzt, kommt kein Wasser durch. Und es bleibt alleine fest am Fuß. Das heißt, wenn man es lässt, dann fällt es nicht runter. Und es ist undurchsichtig. Ja, manche Ulama machen diese Unterscheidung, aber wir werden gleich sehen, inshallah, dass es auch andere Ansichten zu diesen Voraussetzungen gibt. Und es ist, Sheikh Shinriti erwähnte auch, dass es über mehr als 60 Sahaba, radiallahu anhu, überliefert ist, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, Masch gemacht hat und auch die Hände bei Takbirat al-Ihram, bei Allahu Akbar, gehoben hat. Ja. So, dass es ein zweifelloser Bestandteil unserer Religion ist und eine Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Und Ibn al-Munzir und andere haben die Übereinkunft der Gelehrten überliefert darüber, dass es erlaubt ist, al-Masih auf al-Khuf. Und Ahlus Sunnah wal-Jama'a sind sich darüber einig. Im ganzen Gegensatz zu Ahlul Bid'ah. Und Ahlul Bid'ah ist hier mit besonders kein Ar-Rafida. Ar-Rafida, die der Meinung sind, dass man das nicht darf. Und einer der vielen Hadithe, die überliefert sind, ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا. Das heißt, wenn jemand von euch Wudu machen will oder macht, und er hat beide Khufs angezogen, also Pantoffeln angezogen, Socken angezogen, Strümpfe angezogen, dann soll er darüber Masch machen. Und er soll darin beten, wal yusalli, und er soll auch beten, wala yakhla'huma in sha. Und wenn er will, soll er sie eben nicht ausziehen. Das beweist eben, dass eine Erlaubnis ist. Er soll sie nicht ausziehen, illa min janaba. Es sei denn, er ist junub, unrein, große Unreinheit. Dann muss er sie ausziehen. Und dieser Hadith ist bei Al-Jami'. Und er ist sahih und auch bei mit einer anderen Worten überliefert bei Ahmad An-Nasa'i, Entschuldigung, bei An-Nasa'i ibn Majah und Tirmidhi und dort ist er Hassan. Und das Urteil darüber, dass man Masch macht, ist, dass es erlaubt ist. Es ist erlaubt. Es ist eine Ruchsa, eine Erlaubnis von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Und es ist besser, die Socken anzulassen, als die Socken auszuziehen. Das heißt, wenn man Socken anhat und man war vorher rein, wie wir gleich sehen werden, mit den Voraussetzungen, dann ist es besser, man lässt die Socken an und macht Masch darauf, als dass man die Socken auszieht. Und warum? Weil man darin dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgt. Und das ist die Ansicht der Hanabila und der Hanafiya. Und weil man sich natürlich unterscheidet von den Leuten, die diese Sache nicht anerkennen als Teil der Sunnah, also al-Mubtadi'a. Und al-Masch, das ist eine wichtige Sache, yarfa'u al-hadath. Das heißt, Masch, wenn man Masch macht, ist die Unreinheit weg. Und wenn man sagt, ist die Unreinheit weg, damit meint man, wenn ich zum Beispiel Masch gemacht habe und ich ziehe meine Socken aus, dann habe ich immer noch Wudu. Habe ich immer noch Wudu und ich brauche nicht meine Füße nochmal waschen oder ähnliches. Ja? Das heißt, die Reinheit ist somit vorhanden, sobald ich Masch gemacht habe. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wissen wir nicht, dass über ihn überliefert ist, dass er extra seine Socken ausgezogen hat. Sondern wenn er welche anhatte, dann hat er sie einfach darüber Masch gemacht und wenn er sie nicht anhatte, dann hat er einfach seine beiden Füße gewaschen. Ja. Und für Al-Masch gibt es bestimmte Zeiten, also bestimmte, Fristen, wie lange man Masch machen darf. Auf die beiden Socken, auf die Socken, die man anhat. Und wenn ich jetzt sage Socken oder Strümpfe oder Pantoffeln, dann meine ich immer das Gleiche. Ich meine Strümpfe, die aus Leder sind, aus Stoff sind, aus Wolle, egal was, ja, die man anzieht. Und nach der Mehrheit der Ulama müssen sie, wie ich gesagt habe, sollen sie undurchsichtig sein und müssen auch dicke sein und so weiter, ja. Das, was ich, also undurchsichtig dick und müssen von alleine festkleben am Fuß. Und wenn ich das, und ich meine auch damit, Na'lain, denn es ist auch überliefert authentisch bei Tirmidhi, und zwar, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Masch gemacht hat über seine Schuhe und auch über die Al-Jawrabain. Al-Jawrab ist nämlich Strümpfe aus Stoff, nicht aus Leder. Ja, das ist alles authentisch, alhamdulillah, überliefert. Also Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und für denjenigen, der sesshaft ist, also nicht auf einer Reise ist, er darf Masch genau 24 Stunden lang machen. Und derjenige, der sich auf einer Reise befindet, er darf Masch genau 3 mal 24 Stunden lang machen. Also 72 Stunden. Und das ist bei Muslimen überliefert, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, lil musafiri thalathatu ayyamin bilayalihin. Das heißt, der Reisende, für ihn ist es erlaubt, 3 Tage lang, inklusive der Nächte, also 24 Stunden mal 3. Walil muqimi yawmun wa layla. Und für den Sesshaften ist es genau ein Tag und eine Nacht, also 24 Stunden. Und da stellt sich die Frage, zum einen, wann beginnt diese Erlaubnis? Wann fängt diese 24 Stunden lang an? Manche Ulama sagen, es fängt an, sobald man die Socken angezogen hat und man zum ersten Mal sein Wudu verloren hat. Denn ab diesem Zeitpunkt darf man Masch machen, haben sie gesagt. Und andere wiederum haben gesagt, man darf Masch machen 24 Stunden lang, und diese 24 Stunden also als Sesshafter beginnen, sobald man zum ersten Mal Masch macht. Ja? Und das ist die Ansicht, die inshallah die richtige Ansicht ist. Das heißt, man darf Masch 24 Stunden lang angefangen von dem Zeitpunkt, wo man Masch macht. Und der Beweis dafür ist, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَ لَيَالٍ. Er sagte, der Reisende streicht über seine Socken drei Tage lang. Und der Sesshafte وَالْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلًا. Und der Sesshafte 24 Stunden lang. Und der Hadith bei Ahmed Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah und As-Sahih. Und die Begründung ist, man ist erst als man kann erst über jemanden sagen, dass er Masch macht, wenn er es zum ersten Mal gemacht hat. Also beginnt auch zu dem Zeitpunkt die 24 Stunden. Vorher hat er Masch doch gar nicht angewandt. Ja, das ist die Ansicht von diesen Ulama. Und da ich habe extra gesagt 24 Stunden, dreimal 24 Stunden, weil es geht nicht, wie manche Leute sagen, um 5 Gebete. Also manche Leute sagen 5 Gebete, also meinen damit 5 Pflichtgebete, Wort und Wort. Nee, es geht um 24 Stunden. Hast du um 11 Uhr, wie heißt es, morgens oder vormittags zum ersten Mal dann mit Masch angefangen, dann hast du genau bis zum nächsten Tag um 11 Uhr morgens. Und danach musst du wieder deine Socken ausziehen und Wudu neu machen. Ja. Wenn du sesshaft bist, wenn du Reisender warst, dann hast du die dreifache Zeit. Und auch aus überlieferten Propheten, was er gesagt hat, also er wurde gefragt über Al-Masch, über das Benetzen oder über Streichen auf die beiden Socken, und er sagte, der Reisende hat 3 Tage und der Sesshafte hat 1 Tag, und der Hadith ist bei Tirmidhi as-Sahih. Also wissen wir jetzt, wann es anfängt mit Masch, mit dieser Zeit anfängt, und zwar sobald man zum ersten Mal Masch anwendet. Also ich bin rein, rituell rein, ich habe Wudu, ziehe meine Socken an und verliere dann mein Wudu. Und dann mache ich zum ersten Mal Masch darüber. Dann ist es, und man sieht auch, wallahu a'lam, es gibt einen Unterschied in diesen beiden Ansichten. Erstens wegen der Zeit. Und auch zweitens, was ist denn, wenn ich Wudu habe und Masch machen will? Trotzdem. Ja. Beginnt dann trotzdem meine Zeit am Masch? Offensichtlich ja. Offensichtlich auch, wenn ich Wudu habe und ich mache trotzdem nochmal neu Wudu über meine Socken, dann beginnt offensichtlich die Zeit auch ab dem Zeitpunkt, wo ich es zum ersten Mal anwende. Aber bei der Ansicht der anderen Ulama, wo der Masch erst anfängt, sobald ich mein Wudu verloren habe, habe ich Masch jetzt gemacht? Fängt die Zeit jetzt an oder nicht? Ja. Allahu a'lam. Diese Ansicht, die wie gerade gesagt habe, die richtigere ist, sie ist die einfachere Ansicht und es geht aus diesem Konflikt raus. Also ich sage noch einmal, wenn man sagt, der Masch fängt erst an, sobald man zum ersten Mal sein Wudu verloren hat, ja, und ich habe jetzt mein Wudu gar nicht verloren, ich mache aber trotzdem Masch, weil ich kann ja für jedes Gebet trotzdem Wudu machen, das ist ja besser sogar, dann beginnt jetzt meine Zeit schon oder beginnt sie nicht? Eigentlich habe ich schon Masch angewandt. Offensichtlich ja. Auf der anderen Seite, mein Wudu habe ich noch gar nicht verloren. Ja? Deswegen, wallahu a'lam. Und was ist, wenn ich aber zum Beispiel auf der Reise bin, schon 2 Tage lang, und komme dann nach Hause, bin dann sesshaft. Ja? Habe ich dann noch Zeit, einen dritten Tag weiterhin Masch zu machen? Nein. Wenn ich 2 Tage auf Reise war, sobald ich wieder nach Hause komme, bin ich sesshaft und ich darf auf keinen Fall mehr weiter Masch machen. Umgekehrt genauso. Wie bin? Masch. Also streichen. Und genauso zum Beispiel, wenn ich, sagt man zum Beispiel 12 Stunden lang Masch schon gemacht habe und die Zeit ist noch nicht abgelaufen, also ich habe ja 24 Stunden Zeit, ich habe 12 Stunden gemacht als Sesshafter und gehe dann auf eine Reise, dann habe ich meine vollkommenen 3 Tage. Habe ich meine vollkommenen 3 Tage, Alhamdulillah. Und das ist eine... Von dem Zeitpunkt, wo man abfährt? Nee, hinzugefügt. Das hinzugefügt, ja. So, also so, ich habe Montag schon die Hälfte des Tages Masch gemacht, reise dann ab, dann habe ich nur noch bis Dienstag, Mittwoch. Aha. Mittwoch fertig dann, ja. Und die Ansicht der Malikiya ist, dass Masch überhaupt nicht zeitlich begrenzt ist. Aber diese Ansicht ist deswegen weniger richtig, weil sie sich auf einen Hadith stützten, der von Imam Bukhari, rahimahullah, und anderen schwach eingestuft worden ist. Okay. Jetzt wissen wir, wann wir Masch machen. Das heißt, wir wissen, wie lange man Masch machen darf. Und jetzt müssen wir wissen, was sind die Voraussetzungen für die Gültigkeit des Masch. Die Voraussetzung, darf jeder einfach Masch machen auf seine Socken? Nein. Erstens, die erste Voraussetzung ist, dass man während man Masch macht, oder während man, wenn man Masch machen will, dann muss man die Socken angezogen haben, während man rein war. Wenn man allerdings nicht rein gewesen ist, zum Beispiel Junub oder die kleine Hadaf hatte, kleine Unreinheit von, weil man auf der Toilette gewesen ist, dann darf man, wenn man die Socken angezogen hat, kein Masch machen auf die Socken. Darf man sie nicht streichen, auf die Socken streichen, denn man darf nur auf die Socken streichen, wenn man sie angezogen hat, während man rein gewesen ist. Und das Beispiel dafür ist ganz einfach, indem man hat Wudu und zieht dann die Socken an, und wenn man dann Wudu verliert, dann darf man darauf streichen. Aber habe ich keinen Wudu und ziehe meine Socken an, dann darf ich darauf nicht streichen. Ich muss die Socken ausziehen. Und der Beweis dafür ist der Hadith bei Al-Bukhari und bei Muslim, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Sahabi wollte, während er das Wudu gemacht hat, ihm dabei helfen, dass er seine Socken auszieht, also seinen Khuf auszieht. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: "Da'huma", das heißt, lass sie, "fa'inni adkhaltuhuma tahiratain", denn ich habe sie angezogen, während ich rein war. Ich habe sie angezogen, während ich rein war. Und deswegen aus Sicherheitsgründen sollte man die Socken erst anziehen, wenn man auch wirklich schon ganz rein ist. Das Beispiel ist bei Wudu, wenn ich Wudu mache, dann wasche ich am Ende erst meinen rechten Fuß, dann meinen linken Fuß. Wenn ich meinen rechten Fuß gewaschen habe, sollte ich noch nicht meine Socken anziehen, damit ich aus dem Khilaf rausgehe. Sondern erst meinen linken Fuß gewaschen haben und dann die Socken anziehen. Denn sobald ich meinen rechten Fuß gewaschen habe und die Socken angezogen habe, habe ich nicht, wenn die genau wortwörtlich sind, habe ich nicht das gemacht, was der Professor dann gemacht hat. Er hat sie angezogen, wenn, als beide seine Füße rein waren. Hat er gesagt, "Adkhaltuhuma tahiratain", beide waren sauber, die Füße. Okay? Und genauso bei Russen. Es kann ja sein, ich fange mit dem unteren Teil an zu waschen, ja, was gegen das Sunna ist, aber es ist ja nicht verboten. Und dann gehe ich nach oben, ja. Dann könnte es ja sein, dass ich meine Füße wasche, weil wenn ich die Absicht habe, mit meinem Russel auch Wudu zu machen, das heißt, ich kann mich ja waschen und die gleiche Absicht, die Nia auch haben, die Absicht haben, Abdest mitzumachen, die Gebetswasche mitzumachen. Und wenn ich dann unten angefangen habe und ziehe dann meine Socken danach an, angenommen ich trockne es ab und ziehe es dann gleich an, dann hätte ich das auch angezogen, noch bevor ich komplett rein gewesen bin. Und das sollte man vermeiden, denn das ist dann befindet man sich auf dem sicheren Pfad. Und daraufhin weist auch ein weiterer Hadith von Imam Musnad von Imam Ahmad, rahimahullah, er sagte, Umirna, ein Hadith, eine Gefährte sagte, uns ist angeordnet worden, über die beiden Socken Masch zu machen, wenn wir sie angezogen haben, während wir schon rein waren. Ja. Auf Arabisch, Umirna an namsaha al-khuffain, idha nahnu adkhalnahuma ala tuhr. Und, na, das weist eigentlich darauf hin, und daran sollte man sich halten. Dann ist eine zweite Voraussetzung bei manchen Ulama, dass der Khuf, den man anzieht, auch halal sein muss. Das heißt, es darf nicht gestohlen sein und es darf auch nicht aus Seide sein für die Männer. Und wenn das der Fall ist, darf man darüber keinen Masch machen. Das ist eine Ansicht, aber die richtigere Ansicht, dass man darüber Masch machen darf und dass das Verbot zu stehlen und das Verbot, Seide anzuziehen, ist eine Sache. Und Masch darüber zu machen, ist eine andere Sache, ja. Und das ist aber eine bekannte Meinungsfreiheit unter den Usul al-Fiqh, unter den Grundsätzen des Fiqh, ja. Na. Wie dem auch sei, also die richtige Ansicht ist, der Masch ist gültig, auch wenn man etwas Verbotenes angezogen hat und macht darauf Masch, aber man sündigt durch das Verbot, was man gebrochen hat, aber der Masch an sich ist gültig, wallahu a'lam. Auf jeden Fall muss man in solchen Angelegenheiten immer aus dem Weg gehen, der Meinungsverschiedenheit. Dann, aber was zum Beispiel sein muss, es muss mubah sein, es darf nicht aus zum Beispiel Schweineleder sein, ja, weil es nicht erlaubt ist. Oder irgendwelche Lederformen, die nicht erlaubt, nicht halal sind, die unrein sind. Wie zum Beispiel sagt man auch Jildul Himar, das heißt Leder von Esel, ja, oder Schwein, das ist alles nicht erlaubt. Dann ist dritte Voraussetzung, dass der Huff auch den gesamten Fußbereich bedeckt. Den gesamten Fußbereich bedeckt. Und das heißt, es darf nicht durchsichtig sein, sodass man die Haut sieht. Und manche Gelehrte, wie Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, sie bevorzugen die Ansicht der Schafi'iyya, dass das durchsichtig und nicht durchsichtig sein spielt keine Rolle. Das durchsichtig sein und das nicht durchsichtig sein von Socken spielt keine Rolle. Und die Mehrheit hat das damit begründet, sie haben gesagt, wenn man Kleidung anhat und die Kleidung durchsichtig ist, dann hat man auf keinen Fall die Aura bedeckt im Gebet. Und ebenso hat man auch seinen Fuß nicht bedeckt, wenn man nicht seine Socken sie so aussahen, dass man nicht die Haut darunter sehen konnte. Ja, und das, wenn man sich an dieser Ansicht hält, dann ist man auf dem sichereren Weg. Dann muss es den gesamten Fußbereich bedecken, das heißt die Fußzehen bis inklusive der Fußknöchel, Al-Ka'bain, bis inklusive der Fußknöchel. Und allerdings stört es nicht, wenn man ein Loch hat. Also wenn jemand ein Loch hat oder so etwas ähnliches, das macht nichts aus. Solange sprachlich gesehen es sich noch um einen Huff handelt, eine Socke handelt, dann darf man darüber was machen. Denn es kann sein, dass Leute arm sind und sich nicht leisten können, und dann kann man ihnen nicht sagen, dass sie Socken anziehen müssen, die keine Löcher haben und so weiter und so fort. Und wenn sie nämlich ihre Socken anhaben und sie haben es angezogen, zum Beispiel damit sie sie wärmen, dann macht es keinen Sinn, ihnen zu sagen, ihr müsst die Socken ausziehen, denn es ist gegen den Grund, warum sie es überhaupt angezogen haben. Ja? Und deswegen ein Loch oder so ähnliches macht nichts aus, solange das, was man anhat, immer noch als Strumpf oder Socke oder Pantoffeln angesehen werden kann, sprachlich gesehen. Dann, nächste Voraussetzung bei manchen Ulama ist, dass der Huff die Socke, die man anzieht, auch von alleine den Fuß bedeckt. Das heißt, es fällt nicht irgendwie runter von alleine. Ja? Und das ist eine Ansicht. Allerdings, die richtigere Ansicht ist, muss nicht sein. Denn man kann es auch zum Beispiel, wenn man irgendwas Socken angezogen hätte, die man festbindet, mit einem Seil oder irgendetwas, und es bleibt dann an der Stelle stehen, ist es genauso erlaubt. Denn das ist auch eine Socke. Dann ist die Ansicht der Mehrheit der Ulama, dass die Socken dick sein müssen. Also sie dürfen nicht so dünn sein, wie die Socken, die man anzieht, nur damit man Socken angezogen hat bei manchen Schuhen. Ja, das ist die Ansicht der Mehrheit der Ulama. Und das ist auch die, in den Büchern der Fuqaha ist das, was sie erwähnt haben. Sie haben das erwähnt, dass es Safiq sein muss. Das heißt, es muss dick sein. Aber wie gesagt, und manche andere Ulama haben gesagt, man darf auch bei Socken streichen, die dünn sind, selbst wenn sie dünn sind. Warum? Weil die Hadithe, die überliefert sind über das Streichen über die Socken, machen keinen Unterschied zwischen Socken, die dick sind und Socken, die dünn sind. Und wenn jemand sagt, man darf nur über Socken streichen, die dick sind, dann muss er dafür den Beleg bringen. Uns steht nicht zu, die Aussagen des Propheten einzuschränken. Ja. Und deswegen, man darf auch auf dünneren Socken Masch machen, wie gesagt, aber wenn es keinen Grund dafür gibt und nicht in Bedrängnis ist, dann schadet es nicht, wenn man sich die Socken auszieht, damit man sich auf dem sicheren Weg befindet. Ja. Und wie ich vorhin erwähnt habe, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist überliefert bei Ahmad und Tirmidhi und ist authentisch überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam über Al-Jawrabain, Al-Jawrab ist nämlich Socken, die nicht aus Leder sind, sondern Socken, die aus Wolle sind. Und über die Schuhe. Und die Schuhe genauso. Die Schuhe müssen auch den Bereich bedecken, den man normalerweise waschen würde. Also diese so Sandalen reicht nicht aus. Ja, müssen Schuhe sein, die bis zu inklusive der Fußknöchel bedecken. Na. Und wenn man Masch gemacht hat, dann stört es überhaupt nicht, ob man die Socken aus- und anzieht die ganze Zeit. Das heißt, ich kann zum Beispiel jetzt Masch gemacht haben, bin jetzt rein und ziehe meine Socken aus. Ich bleibe rein. Das ist die richtige Ansicht. Ja? Ich bleibe rein, weil es gibt keinen Beleg dafür, dass man den Wudu verliert, indem man Socken auszieht. Ja? Aber manche Ulema sagen, du musst die Socken ausziehen, hast du keinen Wudu mehr. Und andere sagen, wenn du die Socken ausziehst, dann musst du danach die Füße waschen, damit du sie noch behältst. Und das ist Wallah, die Ansicht der Maliki hier. Wie dem auch sei, aber es gibt keinen Beweis dafür. Sondern der Beweis, die Beweise, die wir haben dafür, dass man den Wudu verliert, ist, wenn man zum Beispiel sein Geschäft verrechnet hat, groß oder klein und so weiter und so fort. Ja, das sind die bekannten Sachen. Aber wir kennen keinen Beweis dafür, dass das bloße Ausziehen von Socken oder Schuhen, wenn man darüber Masch gemacht hat, dazu führt, dass man den Wudu verloren hat. Und deswegen sagen wir auch nicht, und deswegen steht uns auch nicht zu, etwas anderes zu sagen, als das, was überliefert worden ist. Na. Jetzt kann man auch Masch machen über, nicht nur über die Socken, die man anhat, und die Schuhe, und die Strümpfe, sondern man kann auch Masch machen über andere Dinge. Und zwar kann man Masch auch machen über Al-Imama. Al-Imama, der Turban, den man anhat. Und das ist überliefert worden bei Muslim, überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam masaha bi nasiyatihi wa ala al-imamati wa ala khuffayh. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Masch gemacht über seine Stirn, seine Imame und auch über die beiden Khuff, über die beiden Socken. Das heißt, jetzt bei Muslim. Und dafür haben manche Ulema Voraussetzungen gesetzt für die Imame, wie sie aussehen muss. Und das haben sie daraus entnommen. Und zwar, wie sah die Imama aus, die der Prophet also angehabt hat? Oder die Sahaba radiallahu anhum angehabt haben? Deswegen haben sie gesagt, die erste Voraussetzung ist, dass die Imama, der Turban, den gesamten Kopfbereich bedeckt, den ein Turban normalerweise bedeckt. Den Turban normalerweise bedeckt. Und dann haben sie gesagt, die zweite Voraussetzung ist, dass die Imama soll Muhannaka sein. Muhannaka bedeutet, dass sie gewickelt ist unter dem Bart. Also sie ist oben gewickelt am Kopf und dann unter dem Bart. Wie manche Leute sehen das an. Ja? Oder, also das ist eine, die Frau, entweder sie soll Muhannaka sein, unter dem Bart gewickelt, oder sie soll eine Lu'aba haben, oder Adaba. Das ist das Endteil des Turbans, dass man ihn, einfach zwischen seinen Schultern hinten runterlässt. Ja? Das ist das Endteil. Weil man könnte ja auch den Turban so wickeln, dass der, ganz verschwindet beim Wickeln über den Kopf. Ja? Man lässt ihn unter. Aber man muss entweder das Unterteil nach hinten lassen können, oder man muss, Muhannaka muss es sein, dass man es unter den Bart wickelt. Ja? Und das ist eine Ansicht, und das ist überliefert worden über den Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass er Masch gemacht hat über Imama. Und es ist überliefert worden über Umar radiallahu anhu, als er gesagt hat, man lam yutahhirhu al-mash ala al-imama fala tahharahu Allah. Das heißt, er sagte, derjenige, den das Masch auf den Turban nicht reinigt, das heißt, der es nicht anerkennt, dass es in Ordnung ist und gültig ist und von der Sunna ist, fala tahharahu Allah, möge Allah ihn auch nicht reinigen. Und diese Überlieferung hat Ibn Qayyim in seinen Bemerkungen zu Aun al-Ma'bud erwähnt, und al-Mubarak Furi bei seiner Erklärung zu Tirmidhi hat die Überlieferung erwähnt. Und al-Sheikh al-Uthaymin rahimahullah und Ibn Taymiyyah rahimahullah, sie sagten, dass al-Dhu'abah, das heißt das Endteil des Turbans, und At-Tahnik, die Tatsache, dass man den Turban unter den Bart wickelt, eins von den beiden, ist, sagen wir, beides ist keine Voraussetzung. Beides ist keine Voraussetzung, und sie sagten, der Beweis dafür, dass es keinen Beweis dafür gibt. Der Beweis dafür ist, dass es gibt keinen Beweis, dass man, dass es so sein muss, und die bloße Tatsache, dass es beim Propheten sallallahu alaihi wa sallam der Fall war, heißt nicht, dass, wenn es nicht der Fall ist, dass es dann nicht erlaubt ist. Und sie sagen, selbst wenn der Turban kein Endstück hat oder nicht gewickelt ist unter dem Bart, dann hat natürlich auch, dann nennt man das immer noch Turban. Dann nennt man das immer noch eine Imamah. Denn Imamah sprachlich gesehen heißt Amma Shay Ida Shamalahu. Das heißt, Imamah ist etwas, was den Kopf bedeckt. Was die Kopfhaare bedeckt. Und sobald es die Kopfhaare bedeckt, darf man deswegen darüber Mess machen. Deswegen, möge Allah mit ihnen barmherzig sein, sind sie auch der Ansicht gewesen, dass man auch über Al-Qulunsua, das heißt über Mützen, wenn sie es einem schwerfällt, sie abzuziehen, Messh machen darf. Und auch über ein Band, Bänder, die man zum Beispiel über den Fuß gewickelt hat, um sich zu wärmen, sagt sie auch, darf man darüber Messh machen und streichen. Und mit der Voraussetzung, dass es einem schwerfällt oder anstrengend ist oder eine Bedrängnis ist, man sie abnehmen müsste. Ja. Und das Streichen und Benetzen gilt nur für die kleine Unreinheit. Nur wenn man die kleine Unreinheit hat. Wenn man allerdings die große Unreinheit hat, das heißt Junub war, vom Geschlechtsverkehr oder Samenerguss, dann darf man natürlich nicht Masch machen. Weder auf Imama, noch auf die Socken, noch auf anderen Sachen. Ja. Und man darf also, wie ich gesagt habe. Das ist eine Ansicht von wenigen Ulama, dass man über Mützen, ich meine nicht Mützen, Qulunsua ist das wie das hier, ja. Kofi hier in manchen Ländern genannt, ja. Wenn es einem schwerfällt, sagten sie, es abzuziehen, dann darf man darüber Messer machen. Allahs Barmherzigkeit auf ihn allen. Ja. Gilt für die Imame auch, dass man vorher rein gewesen sein muss? Gibt es zwei Ansichten der Ulema. Manche Ulema sagen, ja, es gilt, wie bei Al-Khuf. Man darf nur Masch machen über die Imama, über den Turban, wenn man rein gewesen ist, als man angezogen hat. Andere sagen nein, weil es nicht überliefert worden ist. Und wie verhält es sich mit Masch über Al-Khimar? Al-Khimar, die Kopfbedeckung der Frau. Darüber sagt der Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, dass die Ulema dies erlaubt haben. Sie haben gesagt, es ist erlaubt, aus Qiyas-Gründen, also weil man Qiyas gemacht hat, als übertragen von, oder Analogieschluss gemacht von dem Imama. Also wenn der Turban den Kopf bedeckt, und man darf da auch was machen, haben sie gesagt, ebenso der Khimar der Frau bedeckt auch ihren Kopf, und deswegen darf man darüber auch was machen. Das ist aus Qiyas, also kein Hadith, denn es gibt einen Hadith, der darüber überliefert ist, über eine Frau zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Allerdings ist der Hadith nicht authentisch. Wenn er authentisch wäre, hätten wir gar kein Problem damit. Aber weil es nicht überliefert ist und weil es nur Qiyas ist und Qiyas bei Gottesdiensten ist problematisch, sagte der Gelehrte rahmatullah alayh, man sollte es lieber unterlassen. Allerdings, wenn man es macht, dann ist inshallah der Wudu gültig. Weil Qiyas ist eine der Quellen der Religion. Also Qiyas, genauso wie Koran, Sunna und Ijma', ist Qiyas auch eine Quelle der Religion. Und es gibt auch noch andere Sachen, über die man Masch machen kann, wie zum Beispiel die Gipse und Verbände und so weiter und so fort. Und aber darüber wollen wir uns inshallah dann beim nächsten Mal unterhalten, dass es nicht zu viel wird. Möge Allah uns zu denjenigen machen, die sich daran halten und die Sunna praktizieren. Und nebenbei gemerkt, ein Hinweis darauf, dass ein Imama bleibt, auch wenn sie kein Endteil hat und auch wenn es nicht um den Bart gewickelt, von unter dem Bart gewickelt ist, ist die Tatsache, dass Umar radiallahu anhu ardah Ahlul Dhimma, das heißt die nicht-muslimischen Christen, Juden in seinem islamischen Staat, als er Khalifa war, hat er ihnen angeordnet, dass sie Turbane anziehen, Imamas anziehen, die eben nicht gewickelt sind unter dem Bart und auch nicht ein Endteil haben. Und das hat er gemacht, zur Unterscheidung, damit man sieht, wer Muslim ist und wer kein Muslim ist. Und das weist darauf hin, dass es sprachlich gesehen immer noch ein Imamah bleibt, wie natürlich zweifellos der Fall ist. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Und dann möchte ich noch zum Ende sagen, damit es komplett ist, wenn man Masah macht über seine Imamah, dann macht man, streicht man über die Stirn, ein bisschen über die Stirn und dann über die Imamah. Und man muss nur über den größten Teil der Imamah Masah machen, und zwar geht es um der Teil, der gewickelt ist. Der Teil, der gewickelt ist, nicht der mittlere Teil, der Teil, der gewickelt ist. Also man macht Masah über die Stirn und dann über den Teil, der gewickelt ist, macht man Masah. Ja? Mit beiden Händen. Wie bitte? Mit beiden Händen. Mit beiden Händen. Nein, wie beim Kopfmacher, mit beiden Händen. Ob vor oder zurück? Nein, Wallahu a'lam, nur einmal. Weil das ist die Weisheit beim Masah, genauso wie beim man, wir werden inshallah noch darüber reden, aber ganz einfach, wenn man Masah macht über die Socken, dann macht man ja auch nur einmal. Man beginnt bei den Zehenspitzen und endet dann, sobald man zum Schienbein kommt. Und das ist ja der Sinn des Masah, dass man nur darüber streicht. Wenn man jetzt sagen würde, du müsstest hin zurück machen oder mehrmals oder dreimal, das ist falsch. Also man macht auf jeden Fall nur einmal. Und das Streichen über die Stirn ist Sunnah, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam so gemacht hat. Aber Streichen dann über die Imamah selbst ist dann Pflicht, weil das ja der Teil ist, den man beim über den man auch beim richtigen Wudu, also wenn man keine Imamah hat, meine ich, auch streichen würde. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.